Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 30. September 1798. Deine Antwort auf meinen Brief beweist mir, woran ich nie gezweifelt, dass du deinen Verhältnissen die beste Seite abzugewinnen weißt. Ich kann auf deine Gründe nichts weiter sagen. Du kennst die äußeren Umstände besser als ich. Ich kenne bloß dich selbst. Dass wir einander von Leipzig aus näher gewesen sein würden, ist keine Frage, denn außerdem, dass ich mir aus kleinen Tagereisen nichts mache und wir uns also hätten alle 6 Wochen in Weißenfeld sehen können, so hättest du, wenn du in Leipzig wohntest, keine Leipziger Reisen mehr nötig und hättest also mit deiner Familie deine Ferien ganz hier zubringen können. Da wir im Garten wohnen, so wäre meine Wohnung in der Stadt immer für dich parat gewesen, etc. Ich erwähne dies nur, um zu zeigen, dass meine Erwartungen nicht so chimärisch waren. Goethe hat mir keine Ruhe gelassen, bis ich ihm meinen Prolog zur Eröffnung der theatralischen Wintervorstellung und eines renovierten Theatergebäudes überließ. In 10 Tagen wird er also in Weimar gespielt werden. Ich hab ihn, damit er unabhängig vom Stücke gespielt werden könne, beträchtlich und gewiss um die Hälfte vermehrt, mit sehr viel neuen Figuren besetzt, und wirklich ist er jetzt ein sehr lebhaftes Gemälde eines Wallensteinschen Kriegslagers. Die Vorstellungen in Weimar dienen mir zu einer bequemen Theaterschule für das Stück und setzen mich in den Stand, ihn, ehe ich ihn drucken lasse oder an andere Theater überlasse, zu einem sinnlichen öffentlichen Eindruck desto fähiger zu machen. Ich wollte wohl, dass du auch der Vorstellung beiwohnen könntest, aber freilich verdient die Kunst unserer Schauspieler es nicht, dass man ihnen nachreißt. Das Stück selbst habe ich nun nach reifer Überlegung und vielen Konferenzen mit Goethe in 2 Stücke getrennt, wobei mich die schon vorhandene Anordnung sehr begünstigt hat. Ohne diese Operation wäre der Wallenstein ein Monstrum geworden an Breite und Ausdehnung und hätte, um für das Theater zu taugen, gar zu viel Bedeutendes verlieren müssen. Jetzt sind es mit dem Prolog 3 bedeutende Stücke, davon jedes gewissermaßen ein Ganzes, das letzte aber die eigentliche Tragödie ist. Jedes der 2 letztern hat 5 Akte und dabei ist der glückliche Umstand, dass zwischen dem Akt die Szene nie verändert wird. Das 2. Stück führt den Namen von den Piccolominis, deren Verhältnis für und gegen Wallenstein es behandelt. Wallenstein erscheint in diesem Stücke nur einmal im 2. Akte, da die Piccolominis alle 4 übrigen als Hauptfiguren besetzen. Das Stück enthält die Exposition der Handlung in ihrer ganzen Breite und endigt gerade da, wo der Knoten geknüpft ist. Das 3. Stück heißt Wallenstein und ist eine eigentliche vollständige Tragödie. Die Piccolomini können nur ein Schauspiel, der Prolog ein Lustspiel heißen. In Rücksicht auf die Repräsentation wird auch das noch gewonnen, dass das Theaterpersonal jetzt nicht mehr so groß zu sein braucht, denn in den Piccolomini kommen 2 bis 3 Personen vor, die im Wallenstein nicht mehr erscheinen, und hier sind einige andere, die dort nicht vorkommen. Beide können nun von denselben Schauspielern besetzt werden, und was dieser kleinen Vorteile mehr sind, besonders das Memorieren der Rollen. Auch rechne ich es als einen bedeutenden Gewinn für das Stück, dass ich das Publikum, indem ich es durch dreierlei Repräsentationen führe, desto besser in meine Gewalt bekommen werde. Ich sehe mich also jetzt um ein komplettes Fünf-Akten-Stück reicher und kann auf einmal drei Schauspiele zu Markte bringen. Diese Veränderung hat mir allerdings neue Arbeit gemacht, denn um den zwei ersten Stücken mehr Selbstständigkeit zu geben, habe ich einige neue Szenen und mehrere neue Motive nötig. Aber die Arbeit erneuert mir auch die Lust, und sie ist unendlich angenehmer für mich, als die entgegengesetzte war, dem Stücke zu nehmen und es in einen engeren Raum zu pressen. Du mußt mir nicht übel nehmen, daß ich dir noch nichts vom Almanach geschickt habe, da wir dieses Jahr nicht ganz so reich sind als im vorigen und doch nicht gern ärmer vor dir erscheinen wollten, so solltest du alles auf einmal erhalten. Übermorgen kann ich dir die fertigen Bogen alle vollständig zusenden, denn heute kommt der letzte in die Presse. Goethe grüßt dich. Ich hab ihm deinen letzten Brief mitgeteilt, und er findet auch, dass du deine Lage so gut nimmst, als es möglich ist, und dass ich gegen deine Gründe nichts einwenden lasse. Herzlich umarmen wir euch alle, die Kinder, so wie wir selbst, sind recht wohl, und überhaupt haben wir uns diesen Sommer ziemlich wohl befunden. Dein S.